Zack und dann geht ihr so drauf. Dank einen Gift, nicht durch Schuss bei Amoklauf. Seid nur die Härte von Schafen, die wartet. Seid keine Menschen, da ihr in Dummheit badet. Los, lang durch Spitzen, nicht informieren. Das Mal des Tieres, um euch auszuradieren. Tragt es mit Stolz, denn nur so kommt Erfolg. Schweigen ist Gold, macht was ihr sollt. Nicht wie ein Wolf im Rudel agieren. Den Feind betrachten und attackieren. Gesund, schon immer gegen die Viren. Wie es das Sterben muss, es mal probieren. Probier eure Angst und geht zur Auslese. Verblödet total, weil ich nicht mehr genese. Glaub an Systeme und drückt mir den Booster. Schick auf Le Vu, tanzen ein Knutscher. Was ist denn Voodoo? Ich glaub nicht daran. Mache 3-6 für den fürsten Satan. Gewöhn mich daran, kein Mensch, nur die Nummer. Keine Liebe, keine Wunder. Ein Irrenhaus, gesteuert von Logen. Die schlimmsten Wesen sind die Philanthropen. Gebt mir die Drogen, gebt mir die Tönung. Baller freiwillig hafte für die Zerstörung. Keine Tränen sollen euch dann fallen. Die Auslese bleibt im Rahmen. Keine Gefahren, keine Toten in Jahren. Und falls doch, wer sollte es ahnen? In Dampf von Kram, Produktionsüberfluss. Da wo jede Frau öfter gebären muss. Da in den Dünen, wo die Menschen nicht spüren, wird man jeden zur Dunkelheit einführen. Auslese! Tausend Gänge bin! Auslese! Schreckliche Dinge auf diese